Ja, ich möchte zu dem Anfang des Gottesdienstes mal kurz zurückkehren oder daran erinnern. Hat mir sehr gefallen, dass wir mit einem Lied gestartet sind. Noch bevor der Gottesdienst eigentlich losging, haben wir schon gesungen. Sehr schön. Und man kann ja noch früher beginnen mit dem Singen. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man schon um 10 vor 10 oder 10:15 anfängt zu singen, sondern man kann ja schon auf dem Weg zum Gottesdienst singen. Ich will mal fragen, wer ist denn mit einem Lied, jetzt nicht so laut, vielleicht nur in Gedanken, im Herzen, hat es vielleicht nur gesummt, wer ist denn mit einem Lied zum Gottesdienst gekommen? Oh, erstaunlich. Als ich das schon mal in einem anderen Gottesdienst gefragt habe, waren das echt weniger Leute. Das ist schön, dass ihr so fröhlich seid und mit einem Lied zum Gottesdienst kommt. Das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. Und ihr müsst euch irgendwie schon mal gar nicht deswegen irgendwie schämen, überhaupt nicht, sondern das ist total biblisch. Es gibt im Alten Testament die sogenannten Wallfahrtspsalmen. Psalm 120 bis 134. Das sind Psalmen, da geht man davon aus, die wurden gesungen, als die Leute in Jerusalem zum Gottesdienst gingen, auf dem Weg zum Tempel. Heute kann man das nicht mehr so genau nachempfinden. Viele oder einige von euch waren vielleicht schon mal in Israel, aber man musste zum Gottesdienst, zum Tempel auch die Treppen hinaufsteigen. Und einige, die sich mit dem Alten Testament, mit dem Psalmen beschäftigen, sagen, das sind nicht nur so Wallfahrtslieder, sondern das sind Stufenlieder, also die wurden quasi gesungen, auf jeder Stufe irgendwie ein neuer Gedanke oder ein neuer Vers oder so. So hat man sich dem Gottesdienst angenähert. Also ganz egal, ob Stufenlieder oder Wallfahrtslieder. Ich finde es schön, wenn ihr mit einem Lied im Herzen oder auf den Lippen zum Gottesdienst kommt, weil jeder Gottesdienst ist ja ein Vorgeschmack. Ein Abbild, ja, des großen Gottesdienstes, des großen Festes, das wir einmal in der Ewigkeit feiern werden. Wir haben das eben im Gebet gehört, in den Liedern kommt das zum Ausdruck. Und heute geht es um das Thema Freude. Und die Freude, wenn man das bewusst singt und darauf achtet, ist nicht abhängig von den äußeren Umständen. Also das ist toll mit der Tasche. Das ist toll, dass Gott uns Dinge erleben lässt, im alltäglichen Leben, wo wir Grund haben zur Freude. Ich freue mich an meinen Enkeln, an meiner Frau, an vielen anderen Dingen, kann mich an der Natur freuen, wenn es ist. Aber die Freude, die Gott uns schenkt, ist noch mal viel tiefer, ja, ist noch mal viel gründlicher oder tiefer gegründet, eben unabhängig von den Umständen, ne? In dir ist Freude in allem Leide. Also die Umstände sind vielleicht notvoll, sind schwierig. Und wir leben ja auch in einer Welt, die voller Schwierigkeiten ist. Auch das ist in den Gebeten deutlich geworden, wenn wir an die Ukraine denken. Und nun heißt das also nicht einfach, dass alles beiseite schieben, auch ja, ich will mich freuen, so nicht. Aber trotzdem gibt es Grund zur Freude in all dem Schweren. Und wir wollen uns da nicht den Blick verstellen lassen, sondern wollen vielleicht neu lernen, den Blick darauf zu richten, wir haben Grund zur Freude. Echte Freude in unserem Herzen, in unserem Leben. Ja, und das ist in den Psalmen in ganz besonderer Weise deutlich. Und ich lese uns aus Psalm 126, aus solch einem Wallfahrtspsalm, lese ich uns die ersten Verse. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Es gibt, glaube ich, auch ein Lied zu diesem Vers, wer die alte Luther-Übersetzung kennt, wenn der Herr die Gefangenen zurückführt, dann werden wir sein wie die Träumenden. Also es ist kaum zu fassen, kaum zu glauben. Ich werde nachher nochmal etwas ausführlicher dazu sagen, aber erstmal nur lesen. Also dann war uns so, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns sehr. Es geht um Freude, und als ich mich vorbereitet habe, da fiel mir ein, dass unser Präses Ansgar Hörsting mal zum Thema Freude etwas zu Hilfe genommen hat. Und zwar hat er gesagt, wir müssten eigentlich das Wort Freude mal durchbuchstabieren. Also mit durchbuchstabieren, manchmal muss man seinen Namen buchstabieren. Ich sage oft, wenn ich so gefragt werde, ja Ralf mit einfachem F und nicht mit PH oder Schöll, wenn die Leute das nicht so verstehen, dann erinnere ich mich immer daran, meine Mutter sagte früher Schule, Ökonom, zweimal Ludwig. Das ist leicht zu merken. Ja? Also da weiß man, wie das geschrieben wird. Aber mit durchbuchstabieren meine ich jetzt nicht irgendwie ein Wort buchstabieren als Hilfe, um einem anderen zu helfen, das zu verstehen, sondern wir gebrauchen das Wort durchbuchstabieren auch, um etwas mal gründlich zu bedenken, um einer Sache, einem bestimmten Ding auf den Grund zu gehen. Und das machen wir jetzt mal mit dem Wort Freude, indem wir das tatsächlich mal so gründlich durchbuchstabieren, dass wir uns mal jeden einzelnen Buchstaben vornehmen. Also ich hätte das ja jetzt mir auch sparen können hier mit diesem Ding. Das kann man ja sich ja leicht selber so bewusst machen. Aber manchmal hilft das auch einmal. Also Freude fängt mit F an, ist ja klar. Und das F steht nochmal für Freude, aber in erster Linie für Gottes Freude. Also ist mir ganz wichtig, dass das deutlich wird, bevor wir von unserer Freude sprechen, dass wir uns freuen, dürfen wir erkennen, dürfen wir sehen, dass Gott jemand ist, der sich freut. Es ist ja erstaunlich, dass in der Bibel so menschlich von Gott gesprochen wird, ne? Wie eine Mutter sich über Kinder erbarmt. Gott kann weinen, Gott kann traurig sein, Gott kann lachen und Gott kann sich freuen. Und Gott freut sich. Ich will das mal etwas verkürzen. Worüber freut Gott sich in ganz besonderer Weise, in allererster Linie? Was würdet ihr sagen? Worüber freut sich Gott? Er freut sich, und da finden wir in der Bibel mehrere Geschichten. Jesus hat allein 3 Gleichnisse zu diesem Thema erzählt, dass etwas verloren geht und wiedergefunden wird. Schafe, die Münze, der verlorene Sohn. Und immer heißt es am Ende, da ist Freude im Himmel über jeden, der gefunden wird. Das ist ja nicht schwer zu übertragen. Es geht ja gar nicht um die Münze an sich. Es geht gar nicht um das einzelne Schaf, sondern es geht um Menschen. Und Gott freut sich über Menschen, die in die Gemeinschaft, in die ursprüngliche Verbundenheit, in die Beziehung, wie sie von Anfang an von Gott gedacht war, hineinfinden oder gefunden werden und nicht verloren sind. Das ist die größte Freude. Ich habe gedacht, man kann das ruhig nochmal mit einem Wort, was eigentlich aus der Politik kommt, ein Politiker, der gar nicht mehr lebt, er hat das vor über 30 Jahren gesagt, Gott freut, also er hat das nicht auf Gott bezogen, sondern auf menschliche Freude. Wir freuen uns über das, was wieder verbunden ist, was zusammengehört, auch wieder da ist. Also Gott freut sich über das, was ursprünglich mal von ihm geschaffen und gewollt war. Diese Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf. Also das zusammenwächst, was zusammengehört. Das ist die Freude, die Gott hat. Wenn Menschen ihn kennenlernen, wenn Menschen zu ihm umkehren, wenn Menschen gefunden werden, wenn sie nicht verloren sind. Also Freude, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist die Verbindung. Gott freut sich und damit verbunden ist auch unsere Freude. Gehen wir mal weiter. Da kommt das Er. Also ich habe eben gesagt, Ansgar Hörsting hat dieses Mal durchbuchstabiert. Ich habe jetzt nicht einfach seine Stichworte übernommen, sondern habe mir auch wirklich neu Gedanken gemacht. Und bin auch zu ganz anderen Dingen noch gekommen. Und es macht wirklich auch Spaß, das mal für sich persönlich zu durchdenken. Vielleicht kommt ihr noch auf ganz andere Begriffe. Bei Er denkt ihr vielleicht auch ganz anders als ich. Also für mich bedeutet das Er Ruhe. Ruhe im Sinne von Gelassenheit, von Vertrauen. Also die Freude, die wir durch den Glauben haben, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir mit Gott leben, hat doch zur Folge oder hat den Grund, diese Ursache, dass wir einen Gott haben, der einen Plan hat für unser Leben. Und darauf können wir fest vertrauen. Da kann ich ganz ruhig und gelassen sein. Egal, welche Lebensphase vor mir liegt, und vor mir liegt jetzt auch eine besondere Lebensphase, aber ich möchte mit Vertrauen da hineingehen. Mit Ruhe und Gelassenheit, weil ich weiß, Gott hat auch einen Plan, und das gilt jetzt nicht irgendwie vermessen, sondern das gilt ja für jeden von uns, auch für mein Leben, für dein Leben ganz persönlich. Und ist das nicht toll, zu wissen, dass Gott schon weiß, was er mit uns vorhat, wie es werden kann, und dass wir uns dafür öffnen und bereit sind und sagen, ja, ich bin gespannt, Gott, was du mit mir vorhast, mit uns vorhast. Und darauf will ich vertrauen. Und das wünsche ich euch, dass das eine Ruhe in euch auslöst, eine Zufriedenheit auch. Und letztlich ist darin ganz viel Freude begründet, wenn man weiß, ich kann Gott vertrauen, der einen Plan hat, der weiß, was wird und was kommt. Ja, ihr wisst, dass jetzt schon der nächste Buchstabe kommt. Was wird es sein? Ein E, es ist klar. So, Freude ist wie Liebe nicht nur ein Gefühl. Ich habe in meinem Dienst immer wieder versucht, auch Menschen in ihrer Ehe zu helfen, in ihrem Miteinander, und habe immer wieder die Entdeckung gemacht, dass manche Leute viel zu früh aufgeben oder meinen, es geht nicht mehr, weil sie nichts mehr fühlen. Da wird dann so schnell gesagt, ja, ich empfinde nichts mehr für den anderen oder so. Als wäre Liebe allein ein Gefühl und nur von unseren Stimmungen abhängig. Also da ist ja logisch, dass das nicht auf Dauer hält. Was wir fühlen, was wir empfinden, unsere Stimmungen, die sind so schwankend. Nein, Liebe, das würdet ihr doch auch sagen, Liebe ist Entscheidung. Liebe ist, dass ich Ja sage. Dass ich mich entschieden habe und sage, so, ich will diesen Weg gehen. Und auch Freude ist Entscheidung. Das E steht für Entscheidung. Wir haben eben diese Stelle gehört. Wahrscheinlich habt ihr das gar nicht so schnell realisiert, weil man so leicht darüber liest, wenn man Habakuk liest und diesen Vers. Aber habt ihr noch in Erinnerung, wie das anfing? Der Prophet sagt, ich will mich freuen. Das ist eine Entscheidung, die er trifft. Ich will nicht warten, dass es mir irgendwie gut geht, dass sich das gut anfühlt und dann kann ich mich freuen. Nein, ich will mich freuen. Ich will mich dazu entscheiden, entschließen. Ihr kennt dieses Bild, diesen Vergleich, dass man sagt, so, das Glas ist halb voll oder halb leer. Natürlich hat das auch viel mit unserem Naturell, mit unserer Biografie, mit unserer Prägung zu tun. Es gibt Menschen, die haben in sich auch tatsächlich so ein, ja, wie so eine Art Gen, für die ist das Glas immer halb voll. Das ist okay. Die haben Zuversicht, die sind so damit ausgestattet, ja, diese Perspektive zu haben. Genauso gut gibt es die anderen, die tendenziell eher das Bedrückende sehen und sagen, ach, da fehlt was. Ne? Also es ist halb leer. So, das hat schon mit unserer Biografie zu tun. Und trotzdem, unabhängig von unserer Prägung und wie wir aufgewachsen sind und was wir so an Genen in uns haben, gilt, wir können uns entscheiden. Auch wenn es schwer ist, wir können es aber üben. Das ist ja das Tolle. Wir sind ja Menschen, die lernfähig sind, die etwas ausprobieren und üben und trainieren können. Und das gilt nicht nur für den Sport, sondern das gilt für unser alltägliches Leben. Ich kann es üben, dass ich sage, ich möchte entdecken, ich möchte sehen, was an diesem Tag da war wo ich sage, ey, es ist halb voll, was ich erlebt habe heute. Wir haben am Anfang des Jahres in Sittensen die Jahreslosung miteinander bedacht. Wir machen das manchmal, wir nennen das, das ist ein blödes Wort, wir nennen das Wortbetrachtung. Wir haben kein anderes Wort dafür. Ich kenne das so aus den Gemeinden im Hessenland, macht man das so. Da ist also kein Prediger da, kein Pastor, da wird keine Predigt gehalten, sondern das Bibelwort wird vorher bekannt gegeben und dann kann jeder, der möchte, der sagt, damit verbinde ich was, ein Erlebnis, eine Erfahrung, ich möchte zur Ehre Gottes was sagen, kann jeder zu diesem Bibelwort etwas sagen. Also die ganze Gemeinde, Wortbetrachtung. Ja. Vielleicht fällt uns irgendwann nochmal ein besseres Wort dazu ein. Aber jedenfalls, wir haben die Jahreslosung bedacht. Und die Jahreslosung, die kennt ihr ja auch. Du bist ein Gott, der mich sieht. Da ist die Geschichte von Hagar im Hintergrund, die ja, Schweres auch erlebt hat für sich persönlich, die dann geflohen ist, in der Wüste war und all diese Dinge. Und dann erlebt, dass Gott sie in besonderer Weise sieht und ein Wort für sie hat. Und sie sagt dann so, bekennt dann so, du bist ein Gott, der mich sieht. Wahrscheinlich liegt es an dieser Geschichte mit Hagar, dass wir zuallererst daran denken, ja, Gott sieht mich in meiner Not, in meinen Schwierigkeiten. Er hat ja auch Hagar in ihrer Not gesehen. Das gilt ja auch. Gott sieht deine Schwierigkeiten. Da, wo es in deinem Leben, ob das nun Krankheit ist oder die Tasche weg ist, Gott sieht das und kümmert sich. Das ist ja toll. Aber dann hat einer, ist er nach vorne gegangen und hat zu der Jahreslosung gesagt, ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Ey Leute, Gott sieht uns nicht nur in unserer Not, in unseren Schwierigkeiten, sondern Gott sieht uns auch in unseren, mit unseren Erfolgen, mit dem Schönen, mit dem Guten, was wir erleben. Auch das sieht Gott und freut sich daran. Und wenn er das sieht, dürfen wir das auch sehen, in den Blick nehmen. Also, das ist doch eine gute Übung, vielleicht mal am Ende des Tages. Ich vermute mal, viele beten noch abends, muss man ja nicht erst im Bett machen, man kann es ja auch vorher machen, aber es ist egal, wo man es macht. Aber macht das doch mal am Ende des Tages und sagt, boah, ich möchte mal überlegen jetzt, welche Dinge fallen mir ein, wo ich heute sagen kann, ey, das, danke Gott, und da, und da, und da. Vielleicht sind es zwei Dinge, vielleicht sind es drei Dinge. Und du kannst es merken und lernen, ey, das Glas ist halb voll. Du hast Grund, dich zu freuen. Du kannst dich dazu entscheiden, das Positive, das Gute zu sehen. Natürlich fällt uns zuallererst immer das ein, was an Defiziten da ist. Aber trainiere doch mal deinen Blick, deine Aufmerksamkeit auf das, was gut läuft. Und du wirst dich wundern, da ist eine ganze Menge, was gut läuft. Dass du schon morgens aufstehen kannst. Damit geht es ja schon los. Na, und dass wir, die wir so viel hören von Energiekrise und dieses und jenes, ey, uns geht es doch noch gut, oder? Ey, wir haben immer noch genug zu essen. Mehr als genug. Da wird immer noch so viel weggeworfen. Da ist immer noch so viel da, dass die Tafeln etwas weitergeben können. Und darüber hinaus, wir haben in Sittensen eine Kleiderkammer und was da genutzt und weitergegeben wird, das ist super. Mittlerweile nicht nur Kleidung, sondern auch Kleinmöbel und Gegenstände. Und es ist so viel vorhanden und so viel da. Wir können Menschen helfen. Uns geht's wirklich noch gut. Also Entscheidung. Also man könnte noch vieles dazu sagen. Ich musste auch bei der Geschichte, die du erzählt hast, mit dem Mann da im Gefängnis, der wirklich frei war, denkt man ja an Paulus und Silas im Gefängnis. Ne? Die Umstände, die waren ja alles andere als glücklich. Ne? Also wenn man sich das vorstellt, wahrscheinlich waren die sogar angekettet. In so einem kalten Loch, nur Stein, alles finster, feucht, nass. Dann liegen die da am Boden angekettet. Und was machen die? Die entscheiden sich zu singen. Die treffen die Entscheidung, wir wollen jetzt nicht auf die äußeren Umstände gucken, sondern wir haben in unserem Herzen einen Herrn, der uns jetzt auch nahe ist. Und er wird schon wissen, ob wir rauskommen oder wie es weitergeht. und die singen zur Ehre Gottes, singen Loblieder, freuen sich, haben Freude im Herzen in diesem kalten Loch. Unglaublich. Also Entscheidung. Das U. Das U, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, finde ich auch nicht so direkt ein Wort, sondern muss das ein bisschen verbinden. Das U, das ist mir nochmal ganz bewusst geworden, ist unsere Gemeinschaft. Also ich möchte euch das auch ganz bewusst hier in Schneverding sagen, auch wenn ihr vielleicht manchmal denkt, wir sind hier nur eine kleine Schar. Also so klein seid ihr gar nicht. Ich finde das schön hier in dem Raum, der ist gut gefüllt. Dann gibt es auch die Online-Leute und so, die dazugehören und viele andere. Aber unsere Gemeinschaft, ist das nicht ein Grund zur Freude? Ey Leute, es wird oft so viel auch an Gemeinde festgestellt, es könnte anders sein, dies stimmt nicht und da, was weiß ich, hat die Gemeindeleitung nicht funktioniert oder hat Heinrich sich verspielt oder man sieht auch da oftmals die Defizite. Obwohl, du verspielst dich ja kaum, ne? Geht gar nicht, genau. Also, das ist super. Also, ich wollte nur sagen, also auch da achtet mal darauf, man sieht eher die Lücken, die da sind, ne? Anstatt zu sagen, ey, wir sind von Gott herausgerufen, wir sind Gemeinde, Ekklesia, wir sind Gemeinschaft, wir sind die, die schon das Bürgerrecht im Himmel haben. Ey, was ist das für ein Grund zur Freude? Unsere Gemeinschaft, unsere Verbundenheit. Leute, die sich sonst so auf der Straße wahrscheinlich nie kennenlernen würden, wenig Gemeinsamkeit haben, so unterschiedlich sind. Von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Lebenserfahrung, vom Beruf her. Solche Unterschiede. Unglaublich, was da in Korinth und in Philippi und sonst wo in den Gemeinden zusammenkam. Herren und Sklaven, plötzlich als Geschwister nebeneinander. Diese Unterschiede spielen überhaupt keine Rolle. Sind aufgehoben. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind eins in Christus. Gibt es was Größeres? Gibt es was Schöneres als unsere Gemeinde? Unsere Gemeinde, ganz egal, ob in Sittensen, in Schneverding, in Sasel oder sonst wo. Unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Schneverding so als Ort, wie es da so in der Kommune ist, also in der politischen Gemeinde. Wir in Sittensen sind da, glaube ich, ein bisschen kleiner, das ist alles überschaubarer, man kennt sich, hier ist es ein bisschen, klein bisschen größer, aber vielleicht funktioniert das hier auch, dass ihr auch sagt, Mensch, unsere Gemeinschaft geht ja auch noch weiter. Wir möchten auch in der Kommune gemeinsam unterwegs sein. Es gibt ja dieses Wort in der Bibel, Suche der Stadt Bestes. Also wir haben doch als Christen auch ja nicht nur den Auftrag, uns zu sammeln und Gemeinschaft zu haben und den Glauben zu stärken, das ist gut und wichtig, aber wir haben doch auch als Gemeinde den Auftrag, ey, wir wollen doch wachsen und da sollen Leute dazukommen und wir wollen für die Menschen da sein, wir wollen ihnen Gottes Liebe zeigen durch Wort und durch Tat. Und das ist doch auch etwas Schönes, gemeinsam unterwegs zu sein, ob das nun in irgendwelchen Institutionen ist, dass wir uns als Christen einbringen, die jüngeren Eltern im Kindergarten schon in der Elternschaft oder in der Schule und in Vereinen und wo wir mitmachen können. Vielleicht gibt es hier auch einen Flüchtlingsverein, in Sittensen gibt es eine Welt, in Sittensen heißt dieser Verein Ewis, der kümmert sich um Flüchtlinge. Wir haben mittwochs nachmittags ein Café, wo wir erleben, dass Menschen aus dem Ort kommen, auch in erster Linie die als Geflüchtete zu uns gekommen sind. Und wir wollen ihnen Gemeinschaft bieten. Ihnen zeigen, sie sind herzlich willkommen. Nicht nur bei uns, sondern sie dürfen auch entdecken, das ist für sie völlig neu, aber sie dürfen auch entdecken, ja, auch so wie sie bei uns willkommen sind, sind sie auch bei Gott willkommen. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Also unsere Gemeinschaft, das ist etwas sehr Schönes und Frohmachendes, da unterwegs zu sein. So, das D steht, ist ganz klar, da kann ich mich kürzer fassen, für Dankbarkeit. Und das ist natürlich die Folge dessen, dass das Glas halb voll ist. Wenn ich das erstmal erkannt habe, dann bin ich froh und dankbar. Und Freude hat ganz viel mit Dankbarkeit und Zufriedenheit zu tun. Und es gibt ja sogar nicht nur die Forschung im Weltall oder sonstiges in der Medizin und überall, so wichtig das auch alles ist mit dieser Forschung, es gibt sogar eine Glücksforschung. Und die Glücksforschung sagt, nicht der ist glücklich, das haben die herausgefunden, das ist wissenschaftlich erwiesen, nicht der Mensch ist glücklich, der alles hat, sondern glücklich ist der, der das, was er hat, der dafür dankbar und zufrieden ist. Mitleben kann, der ist glücklich. Nicht alles haben, sondern das, was man hat, damit zufrieden und dankbar zu sein, das ist ein glücklicher Mensch. Also Dankbarkeit zu sehen, was Gott uns schenkt, wo wir wirklich so viele Dinge erleben und froh sein können. Und dann kommen wir nochmal zum E. Freude haben wir jetzt durchbuchstabiert bis zu dem letzten Buchstaben. Und da will ich nochmal von Freude reden, aber von ewiger Freude. Das E steht für ewige Freude. Und da haben wir ganz viel von gesungen. Und das ist etwas, was wir auch neu in den Blick nehmen dürfen. Die Freude, die wir hier und jetzt schon haben, die wird uns eigentlich keiner mehr nehmen. Ewig ist ja ein schwieriges Wort, es ist eigentlich so ein Zeitbegriff, empfinden wir. Wir sagen immer Ewigkeit, das ist ja das, was noch vor uns liegt, was noch kommt und so. Aber Ewigkeit ist eigentlich, versuche ich immer zu erklären, kein Zeitbegriff, ja, wohl auch, aber es ist vor allen Dingen ein Qualitätsbegriff. Ewigkeit steht für eine ganz besondere Qualität. Dass wir ewiges Leben haben, das ist ja schon hier und jetzt Ausdruck eines ganz besonderen Lebens. Das Leben, das Jesus Christus uns anbietet, ist ewiges Leben nicht erst, weil es noch kommt, sondern weil es hier und jetzt schon in Jesus begründet und verankert ist. Ewiges Leben. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass Gott uns ja, diesen Weg führt und diese Hoffnung, diese Perspektive schenkt und einmal das auch ja, erlebbar macht, das, was Jesus, in der Lesung haben wir es gehört, was Jesus ja sagt seinen Jüngern, ich möchte, dass meine Freude, die Jesus hat, die in Gott begründet ist, Gott ist der Grund aller Freude, er möchte, dass diese Freude in euch, in uns ist und vollkommen ist, also vollkommen wird. Die Freude, die wir hier und jetzt sicherlich nur bruchstückhaft erleben und erfahren, die wird einmal in vollkommener Weise da sein. Jetzt ist die Freude immer auch ein Stück weit, würde ich sagen, angefochten durch die äußeren Umstände. Auch wenn wir sagen, wir wollen uns von den äußeren Umständen nicht irre machen lassen, aber sie dringen ja nun mal auf uns ein und sie bedrücken oder werfen einen gewissen Schatten auf unsere Freude. Aber einmal wird es so sein, dass diese Freude vollkommen da ist. Weil dann auch diese äußeren Umstände weg sind. Dann ist nur noch Herrlichkeit, Ewigkeit. Gott wird es zu seinem Ziel führen, den Plan, den er hat. Also die Freude, die wir haben, ist ewige Freude. Und was dieser Psalm ausdrückt, ist ja etwas ganz Eigenartiges. Man muss sich das bewusst machen, dass dahinter ja steckt ein Weltgeschehen, was nicht einfach nur Weltgeschehen ist in politischer Weise, sondern wo Gott handelt, in wunderbarer, in erstaunlicher Weise. Wenn Gott die Gefangenen zurückführt ins verheißene Land, nach Jerusalem oder nach Zion, wie die alte Luther-Übersetzung sagt, werden wir sein wie die Träumenden. Dahinter steckt die historische Wahrheit, dass der Perserkönig Kyros erlaubt hat, dass die mal weggeführt wurden aus dem Land als Gefangene, die in Babylon leben mussten, in Assyrien leben mussten, dass diese Weggeführten, die Gefangenen, die im Exil lebten, dass sie zurück durften. Das hat der Perserkönig Kyros erlaubt. Der wird sogar, wenn man das in Jesaja nachliest, wird sogar Kyros fast mit Worten beschrieben und angeredet, als würde er der Messias sein. Also das wagt Gott, also einen, der überhaupt nichts mit ihm zu tun hat, zu gebrauchen, zu benutzen, um für sein Volk, um für seine Leute etwas Gutes zu bewirken. Und die sind wie die Träumenden, die können das kaum fassen, dass der Kyros erlaubt, sie dürfen zurückkehren. Normalerweise war das also so, dass Assyrien oder Babylonien, dass diese Mächte die Leute weggeführt haben, zu Sklaven gemacht haben und immer weiter bedrückt haben. Und Kyros hat erlaubt, ihr könnt zurückkehren. Was für ein Traum. Wie Träumende sind wir. 200 Jahre später, der römische Geschichtsschreiber Livius hat das aufgeschrieben. 200 Jahre später, als die Griechen von Rom besiegt wurden. Ganz weltpolitisch eine ganz andere Situation, eine andere Macht, obwohl eben immer geht es ja nur um dieses Machtgerangel. Als die Griechen also erobert wurden oder ja, als die Römer sie beherrschten, da haben sie Schlimmstes befürchtet. Und plötzlich breitet sich die Nachricht aus, dass die griechischen Städte ihre Freiheit zurückerhalten. Und dann schreibt sogar der Geschichtsschreiber, man könnte fast sagen, der hätte das abgeschrieben vom Psalm 126, der schreibt, und wir waren wie die Träumenden. Wie die Träumenden. Sie konnten das nicht fassen, dass sie ihre Freiheit zurückbekommen oder behalten konnten in ihren Städten. Und ich musste so daran denken, Kyros, die Weltgeschichte, Rom, die Weltgeschichte. Das, was wir in Deutschland erlebt haben, für viele Christen war das auch eine besondere Wende. Die Wiedervereinigung. Dass die Mauer fiel durch Kerzen und durch Gebete. Wer hätte das gedacht? Da würde man doch, als man damals gelebt hat, würde man doch sagen, ja, da sind wir doch wie die Träumenden. Wer geht denn davon aus, dass die Mauer so fällt? Wie die Träumenden. Ich will damit nur sagen, Gott ist immer noch größer als das, was in der Welt geschieht. Natürlich hätte ich auch am liebsten, er würde zack, so jetzt auch mal irgendwie den Putin eine reinwürgen. Ich sage das so salopp. Man weiß es nicht, wie es ausgeht. Aber eins weiß ich. Das, was schon ein Bundespräsident vor vielen Jahren gesagt hat, die Herrschenden dieser Welt, die gehen irgendwann so oder so. Aber unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Und wird alles vollenden. Ewige Freude, das ist doch das Ziel, das wir vor Augen haben. Ewige Freude. Und dass Gott es einmal wenden wird, diese große Wende vom Unheil dieser Welt hin zu seiner Heilsgeschichte, die in Jesus Christus ihren besonderen Höhepunkt hat und einmal vollendet wird und zum Ende, zum Ziel kommt. Die Heilsgeschichte Gottes. Das ist Grund unserer Freude. Jetzt haben wir viel über Freude nachgedacht. Hoffentlich ist auch ein bisschen Freude rübergekommen oder da, dass ihr vielleicht auch mit einem Lied nachher nach Hause geht und zu Hause ja, diese Freude noch spürt. Wenn wir jetzt singen, zünde an dein Feuer, dann werden wir auch da merken, es geht genau um diese Freude, dass wir uns bewusst machen, Mensch, es soll doch in uns brennen, die Beziehung zu Gott, dass sie wieder brennt, dass sie lebendig ist. Denn Gott ist der Grund unserer Freude, Quelle des Lebens und der Freude Quell. Er ist die Quelle der Freude. Nicht irgendwas, was wir erleben, so schön wie das ist, aber er ist die Quelle der Freude. Und wir wünschen uns, dass unsere Beziehung zu Gott immer wieder neu entfacht wird und dass sie brennt und lebendig ist, unser Glaube. Zünde an dein Feuer, Heinrich.